Erster Herr, ich bin nicht stolz. Ich schaue nicht auf andere herab. Ich mache keine schweren Dinge. Zweiter, ich bin ganz ruhig. Ich bin wie ein Kind bei seiner Mutter. Meine Seele ist still. Dritter Israel, vertraue auf den Herrn. Vertraue ihm jetzt und für immer.